In einem modernen Automobil, Flugzeug oder Schiff fahren wir nicht allein. Wir werden begleitet von elektrischen Assistenten. Je fortschrittlicher das Vehikel, desto umfangreicher und komplexer das Zusammenspiel dieser Helfer. Wie weit diese Entwicklung gehen kann, hat das Science-Fiction-Genre in Büchern und Filmen längst gezeigt. Wenn man dort beispielsweise Welten entwirft, in denen Fahrzeuge in dichtem Verkehr vollautomatisch fahren, während die Insassen miteinander plaudernd eine Mahlzeit einnehmen oder sich in Geschäftsunterlagen vertiefen. Eine Software spricht sie an, wenn eine Entscheidung gefällt werden muss. Was tun in Bezug auf den Stau, dem man sich nähert? Möchte der Mensch selbst eingreifen oder soll das Programm sich darum kümmern? Science-Fiction-Ideen sind nicht die überspannten Visionen von Leuten mit zu viel Fantasie. Science-Fiction schildert Zustände von morgen auf der Basis von Forschungen, Entwicklungen und Konzepten von heute. Das Aufkommen von Automobilen wächst 5-mal so schnell wie der Anstieg der Weltbevölkerung. Es wird folglich immer mehr Fahrzeuge geben und damit zwangsläufig eine immer größere Verkehrsdichte. Wir sind also ohnehin gezwungen, uns mit den Verhältnissen von morgen zu beschäftigen und sie nach besten Kräften zu gestalten, damit sie uns nicht ins unkontrollierbare Chaos entgleiten. Viel lieber wollen wir morgen unfallfrei fahren. Science Fiction? Unfallfrei fahren bedeutet, den einen kurzen fatalen Moment zu vermeiden, in dem es kracht. Es sind oft nur Bruchteile einer Sekunde, die darüber entscheiden. Wertvolle Augenblicke, in denen vielleicht noch gehandelt und alles zum Guten gewendet werden kann. Wir bewegen uns in unseren Autos mit hohen Geschwindigkeiten vorwärts. Sind unsere Sinnesorgane schnell genug? Registrieren die Sehnerven ein Hindernis rechtzeitig? Leiten sie die Information mit ausreichendem Tempo weiter? Verarbeitet das Gehirn diese Informationen blitzartig und sendet die entsprechenden Signale zeitgerecht an die Muskeln? Reagieren die dann noch früh genug? Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung, diese Abläufe technisch zu unterstützen? In einem modernen PKW arbeiten heute ca. 50 elektronische Assistenten. In den Fahrzeugen von morgen werden es deutlich mehr sein. Ein elektronischer Assistent ist ein System aus Elektrotechnik und Software, der bestimmte Funktionen kontrolliert oder überwacht. Ein Star unter ihnen heißt ABS, Antiblockiersystem. Ein anderer ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm. Die meisten Fahrer treten, wenn sie eine gefährliche Situation registrieren, mit voller Kraft auf die Bremse. Diese Reaktion erfolgt unwillkürlich und führt dazu, dass die Reifen blockieren. Die Bremswirkung ist dann nicht optimal, vor allem nicht auf nassen oder gar glatten Straßen. Und, häufig noch fataler, die Lenkung reagiert nicht mehr, denn sie kann nur funktionieren, wenn die Reifen sich drehen. Die meisten Fahrer sind in plötzlich entstehenden Gefahrensituationen nicht routiniert genug, den Bremsvorgang optimal zu gestalten. Sie bleiben auf der Bremse stehen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Eine kontrollierte, optimal ausgeführte Vollbremsung ist eine Aktion, die im Alltag kaum vorkommt und daher so gut wie nie geübt wird. Man ist auf solch eine Situation einfach nicht ausreichend vorbereitet. Die optimale Gestaltung einer Vollbremsung kann allerdings jemand oder etwas übernehmen, das für genau diese Aufgabe geschaffen ist. Das Antiblockiersystem zerlegt den Bremsvorgang in eine Vielzahl kleiner, sehr schnell aufeinander folgender Teilbremsungen, die vollautomatische Stotterbremse. Sie verkürzt den Bremsweg und verhindert, dass die Reifen blockieren. Die Lenkung bleibt funktionstüchtig, der Fahrer kann ausweichen. Tritt der Fahrer zur Vollbremsung mit voller Kraft aufs Pedal, registrieren Drehzahlsensoren in den Rädern die Wirkung. Droht die Blockade eines Rades, reduziert ein Magnetventil den Bremsdruck so weit, dass das Rad nicht blockiert. Im nächsten Moment wird der Bremsdruck wieder bis ans Limit erhöht, dann wieder zurückgenommen, wieder erhöht, wieder zurückgenommen. Dieser Vorgang spielt sich mehrfach pro Sekunde ab. Das Bremspedal vibriert in dieser Zeit, um anzuzeigen, dass der ABS-Assistent arbeitet. Die gleichen Sensoren wie beim ABS arbeiten auch für das elektronische Stabilitätsprogramm ESP. Streng genommen ist ABS ein Bestandteil des ESP, dessen Aufgabe darin besteht, das Verhalten von Fahrer und Fahrzeug zu registrieren. Das elektronische Stabilitätsprogramm gleicht den Ist-Zustand des Fahrzeugs mit dem Soll-Zustand ab. Für jede Geschwindigkeit, sogar für jeden Zustand des Fahrzeugs in Kurven und bei Bremsvorgängen, sind Soll-Zustände definiert und im Bordcomputer gespeichert. Die Magnetventile, Sensoren und elektronischen Steuergeräte in den Rädern liefern einen permanenten Datenstrom über das Verhalten des Fahrzeugs. Weichen diese Ist-Zustanddaten von den gespeicherten Soll-Zustanddaten ab, wird der Assistent aktiv. Kritische Situation. Das Fahrzeug droht ins Schleudern zu geraten. Sofort führt das ESP dosierte Bremsimpulse an der Vorder- und Hinterachse aus und drosselt den Motor. Es ist ein blitzschneller, komplexer Ablauf von Aktionen, viel dynamischer und vielschichtiger als ein erschrockener, rein instinktiv reagierender Mensch sie auszuführen vermag. Der Assistent hingegen kennt keine Panik. Er arbeitet sein präzises, genau für diese Situation entworfenes Programm optimal ab und verhindert so nachweislich eine Vielzahl von Unfällen, weil er das Fahrzeug abfängt und wieder auf Spur bringt. Die unfallträchtigsten Orte im Straßenverkehr sind Kreuzungen. Mehr als jeder vierte Unfall passiert dort. 28%. Die zweite Position in der Statistik belegt der Auffahrunfall. 22%. Der Grund für jeden achten Unfall ist das Abkommen von der Fahrbahn. Knapp 15%. Fußgänger sind in jeden 11. Unfall verwickelt. Der Gegenverkehr in jeden 12. Spurwechsel hat einen Anteil von 4,5%. Diese Daten beziehen sich auf Unfälle mit Personenschäden. Reine Blechschäden spielen in der Statistik der Unfallerfassung eine untergeordnete Rolle. Denn es geht zuerst um den Schutz von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer. Die Daten geben den Sicherheitstechnikern klare Hinweise, wo die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen. Mehr als 2/3 aller Unfallsituationen gehen Schleudern, Notbremsen oder plötzliches Ausweichen voraus. Wie kann eine Früherkennung funktionieren, damit das fahrerunterstützende, unfallvermeidende Zusammenspiel der elektronischen Assistenten bereits im Vorfeld kritischer Situationen beginnt? Sind technische Systeme überhaupt in der Lage, Gefahren zuverlässig erkennen und, was noch viel entscheidender ist, beurteilen zu können? Gibt es Möglichkeiten, die Straße und das Geschehen darauf mit Hilfe elektronischer Assistenten weiter voraus und intensiver zu beobachten, als ein Mensch das vermag? Und können die Helfer gegebenenfalls auch schneller reagieren? Kritische Situation. Drohender Auffahrunfall. Unterstützender Assistent. Automatischer Abstandsregler. Ein Tempomat, der gleichzeitig den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug überwacht und das Tempo drosselt, wenn der Abstand sich verringert. Richtwert ist die Einhaltung des Sicherheitsabstands. Je nach Verkehrssituation führt der Abstandsregler diese Aufgabe bis zum Stillstand des Fahrzeugs aus. Verringert sich der Abstand sehr schnell, erhält der Fahrer eine Warnung. Parallel ermittelt ein weiterer Assistent den notwendigen Bremsdruck, um die drohende Kollision zu vermeiden. Tritt der Fahrer dann auf die Bremse, wird mit genau der Kraft gebremst, die der Situation optimal angemessen ist. Der Assistent für die Einhaltung des Abstands arbeitet mit Radar. Mehrmals in der Sekunde errechnet er aus dem Echo seines Signals den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Der Mindestabstand ist dabei stets abhängig von der Geschwindigkeit bzw. vom Bremsweg, der für das jeweilige Tempo benötigt wird. Mehrfach pro Sekunde gleicht der Assistent die Informationen mit seiner Datenbank ab. Sind die Werte nicht gut, tritt er in Aktion. Was aber, wenn der Fahrer zu langsam oder zu spät oder gar nicht auf das Warnsignal reagiert? Auch dafür gibt es einen Assistenten. 1,6 Sekunden vor dem erwarteten Unfall führt er eine automatische Teilbremsung durch. Reagiert der Fahrer jetzt immer noch nicht, startet der Assistent 0,6 Sekunden vor dem errechneten Aufprall die volle Notbremsung. Das tut er in Personenkraftwagen genauso wie in Nutzfahrzeugen und Bussen. Denn je mehr Fahrzeuge mit Sicherheitsassistenten ausgestattet sind, desto wirksamer ist das System. Verhindern die Assistenten in einem Fahrzeug einen Auffahrunfall oder vermindern die Aufprallschwere deutlich, droht nun das nachfolgende Fahrzeug aufzufahren. Stehen auch hier die Helfer bereit, sinkt das Risiko noch einmal deutlich. Kritische Situation. Drohende Kollision durch Spurwechsel. Unterstützender Assistent. Tote Winkelüberwachung. Geplanter Fahrspurwechsel. Blick in den Rückspiegel. Blick in die Seitenspiegel. Einleiten des Manövers. Das Fahrzeug im toten Winkel nicht gesehen. Der den toten Winkel überwachende Assistent hingegen schon. Er hat mit seinen Radarsensoren in der hinteren Stoßstange das fremde Fahrzeug registriert und signalisiert die Gefahr durch ein rotes Warnlicht im Seitenspiegel. Der tote Winkelassistent meldet sich nicht nur in kritischen Situationen, sondern arbeitet als immer aufmerksamer Beifahrer. Der Fahrzeugführer ist damit stets zuverlässig, auch über das Geschehen im für ihn unübersichtlichen Teil der Straße informiert. Optische Unterstützung leistet auch der Nachtsichtassistent. Zwei separate Scheinwerfer beleuchten die Fahrbahn mit unsichtbarem Infrarotlicht. Eine auf dieses Licht spezialisierte Kamera überträgt das Geschehen vor dem Auto auf einen Monitor im Armaturenbrett. Eine Graustufendarstellung zeigt Fußgänger, Fahrradfahrer und Hindernisse frühzeitig und deutlich. Der Blick in die Nacht hinaus ist klarer. Die Gesamtsituation auf der Straße wird besser erfasst. Kritische Situation. Drohendes Abkommen von der Fahrbahn. Unterstützender Assistent, Spurhaltung. Fast jeder sechste schwere Verkehrsunfall in Deutschland ist Folge eines Abkommens von der Fahrbahn. Nicht zuletzt durch Unachtsamkeit oder Müdigkeit des Fahrers. Auf solche Gefahrenmomente ist der Spurhalteassistent spezialisiert. Er beobachtet die Markierungen der Fahrbahn. Ausgestattet mit der Fähigkeit, die Kontrastunterschiede zwischen Straßenbelag und Begrenzungslinien zu erkennen, ermittelt er aus diesen Daten die Position des Fahrzeugs auf der Straße. Gleichzeitig erfasst er den Spurverlauf des Fahrzeugs und die Aktivitäten des Fahrers. Erkennt er spezifische Bewegungen, die auf ein unabsichtliches Verlassen der erkannten Fahrbahn schließen lassen, reagiert er mit gepulsten Lenkradvibrationen, die den Fahrer warnen. In Lastkraftwagen verwendet der Assistent zusätzlich ein akustisches Signal. In Bussen tut er das allerdings nicht. Ein akustisches Signal würde die Passagiere im Fahrzeug beunruhigen, was zu unkontrollierbaren Reaktionen führen könnte. Die Warnung an den Busfahrer muss lautlos und dennoch deutlich erfolgen. Die Lösung liefert die Ansprache des Tastsinns. Der Assistent aktiviert Vibrationsmotoren im Sitz des Fahrers. Sie teilen ihm mit, auf welcher Fahrbahnseite der Bus die Fahrspur bot. Die Sicherheitstechnik von heute kennt eine ganze Reihe weiterer Assistenzsysteme. Schritt für Schritt werden sie zu Standardausrüstungen moderner Fahrzeuge. Schritt für Schritt werden wir uns an sie gewöhnen und ihre Dienste zu schätzen wissen. Kopfstützenassistent. Eine sensorgesteuerte, crashaktive Kopfstütze, die bei einem erkannten Heckaufprall aktiv wird. Die Polsterflächen der Kopfstützen werden nach vorne und nach oben geschoben. Adaptiver Fernlichtassistent. Erkennt entgegenkommende oder vorausfahrende beleuchtete Fahrzeuge. Tempolimit-Assistent. Erfasst Straßenschilder, die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen und drosselt das Tempo automatisch auf das vorgegebene Limit. »1950 waren auf den Straßen in Deutschland 4,8 Millionen Fahrzeuge unterwegs. 2010 fahren dort mehr als 50 Millionen. Die Zahl tödlich verlaufender Unfälle liegt heute jedoch niedriger als 1950 und sie nimmt von Jahr zu Jahr weiter ab. Begonnen hat diese Entwicklung mit den Forschungen des Sicherheitspioniers Béla Bareny. Enden wird sie erst, wenn das große Ziel erreicht ist. Doch Technik allein wird die Vision vom unfallfreien Fahren nicht verwirklichen können. Auch nicht in Kombination mit noch so ausgeklügelten elektronischen Assistenzsystemen. Im Zentrum der Sicherheit steht der Fahrer. Auf ihn kommt es zuallererst an. Damit er dieser Aufgabe gerecht werden kann, sollte er fit sein, aufmerksam, in guter Verfassung, sich wohlfühlen. Auch dazu kann moderne Technik beitragen.